Anfang der Woche mit dem Länger über Zelte oder der Station in der Wiener oder informiert, dass ihre die verschiedenen Sachen an die Ukraine oder Vorrückenstelle oder der ganze Nachbesitz. Ich bin dabei, als du mir so. Ich hab schon viel Zahn, das ist drin zur Beize. Okay, zur Beize. Ich glaube, wir werden dann durch, weil die größten Faktor wurden in der Ecke durchstehen. Herzlichen.